Hi guys. Hallo Leute. I hope you are celebrating the variety of the Spirit of God. Ich hoffe, ihr feiert die Vielseitigkeit des Geistes Gottes. Do you know he likes you so much that he enjoys living inside of you? Weißt du, er mag dich so sehr, dass er es genießt, in dir zu leben. He's not going to move out just because you don't act like some other great spiritual hero. Er zieht nicht aus, nur weil du nicht das gleiche tust wie irgendein anderer großer geistlicher Held. He wants you to be you. Er möchte, dass du du bist. Celebrate the variety of gifts. Feiere die Vielfältigkeit der Gaben. Verse 5. Vers 5. The Lord Yahweh, which simply means Jehovah translated in our language. Der Herr Yahweh, oder manche übersetzen es mit Jehovah. He is one. Ist einer. And he is the one who apportions to believers different varieties of ministry. Und er ist derjenige, der den Gläubigen verschiedene Arten von Ämtern zuteilt. Wow, I like how this is expressed here. Wow, ich mag, wie das hier ausgedrückt wird. So look, even if the Lord is one, trotz dass der Herr einer ist, yeah, the gifts, they are all different gifts. Sind die Gaben doch alle verschieden? You know, I have said something, I've literally said this for I don't remember how long. Ich sage schon seit langer Zeit etwas. That one of the huge mistakes that the church has made is this. Nämlich, dass einer der riesigen Fehler, die die Gemeinde gemacht hat, der ist. That if you feel that you want to serve the Lord, dass du, wenn du dem Herrn dienen möchtest, you basically don't have an option. Eigentlich keine Wahl hast. You only have one or two options. Sondern du hast eine oder zwei Möglichkeiten. We stick you to Bible school. Entweder stecken wir dich in eine Bibelschule. Then we teach you certain things. Dann lehren wir dich gewisse Dinge. Then we forbid you to disagree. Dann verbieten wir dir, andere Meinung zu sein. And then we clone you. Dann klonen wir dich. And then we send you out to be a pastor. Und dann senden wir dich aus, um ein Pastor zu sein. Or maybe a church planter who will then be a pastor. Oder vielleicht ein Gemeindegründer und dann ein Pastor. But do you know what? This is so completely against the teaching of the New Testament. Doch, das ist völlig entgegen der Lehre des Neuen Testamentes. You know, here is how we have applied this. Wir haben das wie folgt angewandt. The Lord is one. Der Herr ist einer. And he apportions to everyone the same kind of ministry. Und er teilt jedem dieselbe Art von Dienst zu. Everybody is a pastor. Jeder ist ein Pastor. Or everybody is a deacon. Oder jeder ist ein Diakon. Or everybody is a worship leader. Oder jeder ist ein Lobpreisleiter. You know, whatever your church system allows. Was immer das System deiner Gemeinde erlaubt. But there is basically no opportunity, no room for the variety of ministry. Doch für Vielfalt der Ämter und Dienste ist im Grunde genommen kein Raum. You know, and once we understand the variety of ministry, doesn't mean that the Lord is divided. He's one God. Wir müssen verstehen, dass die Vielfalt der Dienste nicht bedeutet, dass Gott gespalten ist. Er ist ein Gott. But he wants this variety of expression to flow through the church. Aber er möchte, dass diese vielseitigen Ausdrucksweisen durch die Gemeinde fließen. Do you know, think about this. Denk mal. I had so many women come to me. So viele Frauen kommen zu mir. Frustrated and burned out. Frustriert und ausgebrannt. And this is why. Warum? They say, I know the Lord wants me to serve him, but I just am very bad at working with children. Sie sagen, ich weiß, dass der Herr will, dass ich ihm diene, aber die Arbeit mit Kindern liegt mir überhaupt nicht. You know, think about it. Denk darüber nach. In most church systems, in den meisten Gemeindestrukturen, if you're a female, you have very limited options to serve God. Hast du als Frau nur sehr begrenzte Möglichkeiten, Gott zu dienen. But the Bible says that the ministries are a big variety of different types of ministries. Doch die Bibel sagt, dass die Ämter eine große Vielfalt an Diensten umfassen. So, let me ask you a question. Lass mich dich etwas fragen. What would happen if we would truly grasp this truth? Was würde passieren, würden wir wirklich diese Wahrheit ergreifen? And first of all, have our hearts open for any kind of ministry to express itself? Und erstens, offene Herzen dafür hätten, dass jegliche Art von Dienst Ausdruck finden darf. And secondly, stop making certain ministries more important than others. Und zweitens, wir damit aufhören würden, bestimmte Dienste für bedeutender zu halten als andere. Think about this. Überlege mal. Who is more important, the guy who puts up the chairs in the hall that we meet at or the guy who preaches? Wer ist wichtiger, derjenige, der die Stühle am Versammlungsort aufstellt oder der, der predigt? Think. Denk nach. Well, remove the guy who has the ministry of putting the chairs out. Nimm die Person weg, die die Stühle stellt. And I want to see how you preach to people who've got to stand on their feet for an hour and a half. Und ich möchte dich predigen sehen, wenn die Leute für anderthalb Stunden stehen müssen. You know, when I was young, als ich jung war, it was in 1983. Das war 1983. I was invited by one of the most prominent churches in England at that time. Da erhielt ich die Einladung von einer der damals bedeutendsten Gemeinden Englands. To be directly mentored by the main pastor of the church. Um direkt vom Hauptpastor dieser Gemeinde betreut zu werden. And to be full-time as a pastor, as a youth pastor there. Und Vollzeit als Jugendpastor bei ihnen zu arbeiten. Do you know, and for young unmarried people from 20 and up. Für junge und verheiratete Leute ab 20 Jahren aufwärts. And I remember, und ich erinnere mich, in winter it got very cold. Dass es im Winter sehr kalt wurde. And what happened is they always turned the heating on when the first person came to open the doors. Und sie die Heizung immer erst dann einschalteten, wenn die erste Person die Türe aufschloss. This usually took about, you know, 3 hours to get the place a little warmed up. In der Regel hat es dann um die 3 Stunden gedauert, bis die Räume einigermaßen warm wurden. So the first person opened the door. Der erste schloss demnach die Türen auf. About an hour or so before the actual service started. Ungefähr 1 Stunde vor dem eigentlichen Gottesdienstbeginn. So when people came, it was still cold. Als die Leute kamen, war es also immer noch kalt. And about after an hour of time of worship, it started to get a little bit comfortable. Und erst nach 1 Stunde Lobpreis wurde es allmählich angenehmer. Do you know, and I just thought, I want to serve Jesus in a different way, not just preach. Ich überlegte mir, dass ich Jesus auf verschiedene Weise dienen wollte, nicht nur mit Predigen. So I got myself the key to the building. Also ließ ich mir die Schlüssel für das Gebäude geben. And every Sunday morning, und jeden Sonntagmorgen, I got up at 4 o'clock in the morning, bin ich 4 Uhr morgens aufgestanden, and I walked by foot because I didn't have any transport up to the church building, und ging zu Fuß zum Gemeindegebäude, denn Verkehrsmittel gab es nicht. And I turned the heater on. Und ich stellte die Heizung an. And I went back to the place where I lived. Und ging zurück, wo ich wohnte. Nobody knew. Keiner wusste davon. But suddenly everybody had a comfortable building to meet in. Aber auf einmal hatten alle ein behagliches Gebäude, wenn sie sich trafen. So look at this. Schau mal. You tell me, what's a more important ministry? Kannst du mir sagen, welcher Dienst wichtiger ist? But many people don't even like variety because of this clericalistic wrong idea. Aber viele Leute mögen Vielfältigkeit nicht aufgrund einer falschen klerikalen Vorstellung. Only a spiritual ministry has any value. Nur ein geistlicher Dienst hat einen Wert. Well, what's spiritual and what's not spiritual? Aber was ist denn geistlich und was ist nicht geistlich? Everything is spiritual. Alles ist geistlich. How I would love for the church to not all be so the same, but have these incredible differences flow through us. Wie sehr wünschte ich mir, die Gemeinde wäre nicht so einerlei, sondern dass diese unfassbare Vielfalt darin fließen würde. Can you imagine? Kannst du dir vorstellen? If everybody can be an expression of the Holy Spirit in his difference. Wenn jeder ein Ausdruck des Heiligen Geistes in seiner Verschiedenheit sein könnte. If you believe that your ministry is making whatever cookies for somebody, then make them. Wenn du glaubst, dass dein Dienst darin besteht, was weiß ich, für jemanden Kekse zu backen, dann mach es. Understand, it's all connected to one Lord. Verstehe, alles ist verbunden mit einem Herrn. And the one Lord doesn't divide into spiritual and natural in that sense. Und dieser eine Herr unterteilt in dieser Hinsicht nicht in geistlich und natürlich. Do you think? Glaubst du? For God to create the world is not something spiritual, and yet to heal somebody who is sick is something spiritual. Dass es für Gott nicht geistlich ist, die Welt zu erschaffen, aber jemanden, der krank ist, zu heilen, geistlich ist? Do you think for God to make the food grow is not spiritual, but for God to give somebody divine revelation is spiritual? Glaubst du, dass es für Gott nicht geistlich ist, Nahrungsmittel wachsen zu lassen, aber jemandem eine geistliche Offenbarung zu geben, geistlich ist? Of course not. Natürlich nicht. The church needs to recapture the variety of ministries that all come to one and the same Lord. Die Gemeinde muss die Vielfalt der Dienste zurückgewinnen, die alle von ein und demselben Herrn kommen. So ask the Lord today. Also frag den Herrn heute. Lord, what is it that you want me to express? Herr, was möchtest du, dass ich ausdrücke? And then be content. Und dann sei zufrieden. See you tomorrow. Bis morgen.